noch eins zum Aufwärmen. Ich finde es richtig gut, die Hüfte zu kreisen. Wenn du einfach die Hüfte kreist. Boah, das mache ich voll gerne vom Training. Ich bin echt schon so ein guter Boogie-Boogie-Tänzer geworden, weil meine Hüfte echt schon so richtig frizzle-bizzle ist. Ey, die Hüfte ist richtig alles. Krass unterschätzt. Hüfte ist dein zweites Gehirn. Ja. Das ist... Zwischen deinen Oberschenkeln. Da ist nämlich... So, das da ist biomechanisch, ist auch in der Hüfte der Körperschwerpunkt. Und das ist da, wo alle Kräfte zusammenlaufen. Das ist total geil. Und das ist auch der tiefste Punkt deines Bewusstseins. Ja. Das glaube ich. Das wusste ich noch nicht, aber macht Sinn. So, du kannst ja deine Beine abschneiden und immer noch leben. Aber wenn du irgendwas weiter oben abschneidest, bist du tot. Ja. Beim Kämpfen ist es auch total wichtig, beim Ringen und beim Bodenkampf. Die Hüfte, es geht immer darum, Hüfte kontrollieren. Ständig. Mm. Weil wenn du die Hüfte von einem fixiert hast, dann kann er sich nicht mehr bewegen, der kann nicht mehr weg. Aber wenn du nur die Schultern oder so fixierst, dann kann er immer mit der Hüfte ausweichen und dann wieder die Position verändern. Abgefahren. Also wenn du jemanden kontrollieren willst, den Körper kontrollieren, immer die Hüfte kontrollieren. Dann hast du den Körper im Griff. Mm. Das ist schon echt die Hüfte... Der Körperschwerpunkt, der ist schon krass. Also, der ist schon sehr bedeutend. Vor allem, da wir in der westlichen Welt ja total im Kopf dominieren und den Körper völlig außer Acht lassen. Auch diese Idee von Chakren und so ist ja für uns total, weiß ich nicht, weit weg. Ja. Das ist aber... Total märchenmäßig schon fast. Aber das ist ja für so die östliche Welt total alltäglich. Chakra im Brustbereich, im Bauch, in der Hüfte, im, was weiß ich wo, im Arsch. Ja. Und wenn du sensibel genug bist, kannst du auch fühlen, ob gerade deine Energie gut fließt oder nicht im Körper. Ja. Ich find so eine Theorie, eine Philosophie finde ich geil. Das gefällt mir irgendwie. Dieses den eigenen Körper fühlen, so, das Wort Chakra klingt halt so ein bisschen esoterisch, mystisch. Deswegen. Das klingt total behindert. Ja, so, ja, genau. Das ist so. Aber das liegt nur in der Erziehung. Wir sind halt so geprägt in unserer Kultur, dass das einfach ein bisschen strange ist, so unwissenschaftlich und unbewiesen. Aber es funktioniert ja irgendwie. Also man kann das fühlen und ist geil, also wenn es einem hilft. Also Hüfte ist krass. Ich war im Tonstudio vorgestern und ich habe gesprochen und gesungen und ich habe gemerkt, ich habe so viele Schmatzgeräusche. Ah, okay. Weißt du, wenn du sprichst und wenn du nah vom Mikrofon bist, dann hast du beim Sprechen hast du viel Schmatzgeräusche und so weiter. Ja. Und dann habe ich meine Hüfte gekreist. Mich voll auf Hüfte konzentriert und wir nennen das Zentrum kreisen, das Zentrum gekreist. Ja. Und danach war das weg. Weil das so eine Art Feinentspannung bringt im Kiefer und im ganzen Körper. Ja. Wenn du dich auf die Hüfte konzentrierst und dich wieder an den tiefsten Punkt quasi absetzt. Und wenn dein Körper, sag ich mal, in Meer wäre und du legst wieder so ein bisschen dich auf den Meeresboden und kommst wieder mit den Füßen auf den Meeresboden an. Danach, das heißt, egal, wenn ich ein schwieriges Telefonat habe oder vor einem schwierigen Gespräch stehe, irgendwas, Hüfte, Alter. Mhm. Hüfte hilft so geil zum Entspannen und zum selbstbewusst wieder im Körper sein, in der Situation sein und nicht wegflattern und woanders sein wollen. Mhm. Hüfte, Junge! Hüfte ist das Ding. Und auch bei der Frau ist die Hüfte auch so ein sehr, die Taille ist ja ein sehr wichtiges Merkmal auch. Ja, der Booty ist auch wieder im Kommen. Ja, voll. Total. Als ich 13, 14, 15 war, hat niemand über den Booty geredet. Wollten die Frauen alle keinen Arsch haben. Die haben sich alle beschwert, dass sie einen dicken Arsch haben. Mein Arsch ist so fett. Und niemand wollte breite Hüften haben, wollte einen dicken Arsch haben. Alle wollten schön wie so ein Stock von oben nach unten. Genau. Aber jetzt... So schmal, metrosexuell. Jetzt kommt der Booty jetzt wieder. Jetzt kommt irgendwie richtig so richtig dieser Latino-Africano-Einfluss, weißt du? So richtig Big Mama Booty. Ja, was glaubst du, was als nächstes kommt? Jetzt kommt die Weiblichkeit wieder, jetzt wird die Weiblichkeit wieder gefeiert. Und dann kommt die Männlichkeit. Das ging. Und dann sind die Mental Motherfucker auch wieder willkommen. Alter, ich wurde gestern so hart beschimpft, wie seit langem nicht mehr. Echt? Mir wurde Skrupellosigkeit vorgeworfen, Egozentrik und so. Wegen den Leuten, die du nicht entlohnst, weil sie für dich arbeiten, weil die scheiße arbeiten. Nein! Wie soll ich das kommunizieren, ohne diese Menschen jetzt hier zu verunglimpfen? Es ging darum, dass ich mich nicht schlecht fühle für einen Fehler, den ich begangen habe. Ja. Das ist ein Fehler und jetzt ist es halt so. Und so, was hältst du denn davon? wie fühlst du dich damit? Ja, ich so, ja, ich fühle mich wunderbar. Also es ist, man, du kannst nicht von mir verlangen, es ist so, du kannst nicht zu mir kommen als mein Mitmensch und du hast nicht die Macht darüber, mir eine scheiß Emotion zu geben. Mhm. Du kannst nicht kommen und verlangen, dass ich mich schuldig fühle oder... Genau. Du kannst von mir nicht verlangen, dass ich mich jetzt schlecht fühle. Das Recht hat nur ich. Selbst, genau. Ich bestimme, was in meiner... Ich sehe das immer so, der Körper ist wie eine Stadt. Oder mein mentaler Körper ist wie eine Stadt. Ja. Und ich entscheide, wer in diese Stadt reinkommt, weil ich der Herr über diese Stadtmauern bin. Mhm. Und wenn du kommst und von mir verlangst, dass ich jetzt vor dir auf die Knie gehe und rumheule und rumjammere und ich das nicht tue, das ist so ein bisschen das Prinzip. Ja, ja. Ja, deswegen ist man auch so verletzlich bei Leuten, die viel Macht über einen haben, die einem sehr nahe stehen, weil die einfach, die können dir einfach dich schlecht oder gut fühlen lassen. So at will. Mhm. Du als mein Bruder, wenn ich deswegen dir sage, du bist so ein Scheißmensch und ein Penner und du bist echt, das trifft dir einen viel mehr, wenn dir ein Fremder das sagt, ist ja klar. Mhm. Deswegen ist es auch gefährlich, Menschen nah an sich ranzulassen. Ja. Aber als Mental Motherfucker fürchtet man das nie. Als Mental Motherfucker hat man das einfach gecheckt. Du kannst mir so nahestehen, wie du willst, aber ich muss dir trotzdem nicht das Recht geben, einfach so mich schlecht fühlen zu lassen, nur weil du das willst. Das ist es! Genau das meine ich. Und das ist mir gestern passiert. Ein Mensch, der mir sehr nahe steht, kommt und meint, die Macht zu haben oder das Recht zu haben, mir übelste Scheißgefühle zu verpassen. Aber das muss man trennen. Weil egal, wie lieb du ihn hast, selbst wenn es deine Ehefrau ist, die, ja, doch, ich würde so weit gehen. Die kann nicht einfach kommen und sagen, ey, fühle dich jetzt schlecht. Also, durch ihr Verhalten. Genau, das passiert in Beziehungen ständig, wenn Männer das nicht verstanden haben. Die Frau, wie oft sehe ich das? Täglich. Ja, ich auch. Täglich sehe ich dieses Prinzip. Und früher, als ich noch eine Mental Fotze war, ist mir genau das Gleiche passiert. Die Frau kommt und beklagt sich, beschwert sich, jammert, beschuldigt sich, wirft dir was vor. Ja. Und verlangt von dir, dass du dich scheiße fühlst und so weiter. Aber wenn du das nicht tust, sondern einfach dein Swag hältst und weiter dominierst und weiter cool und cool bleibst, wird alles gut. Das hat Ludovico Satana in dem Buch Lob des Sexismus echt sehr gut dargestellt, finde ich. Wo der sagt, man muss im Frame bleiben. Das ist der Trick. Immer. Ja, immer im Frame der Herrschaft. Du darfst selber deiner Rolle, die du gerade hast, nicht untreu sein. Der Punkt ist, du beherrschst, und was ist der Frame? Der Frame ist, das ist meine Stadt, ich herrsche in dieser Stadt. Genau, und ich lasse mich nicht einfach aus der Stadt raustreiben, nur weil die Frau sagt, nein, hey, ich will gerade hier sein und du bist weg. Nein. Und selbst wenn du der Richter bist von einem deutschen Gerichtshof, selbst dann kannst du nicht von mir verlangen, dass ich mich hier scheiße fühle, weil ich angeklagt bin. So, ich kann trotzdem mit einem Smile hier hocken. Das ist meine Stadt. Dieser Körper ist unverkäuflich. Und auch meine mentale Stadt ist, die untersteht auch nicht den deutschen Gesetzen, die untersteht auch keinem Land dieser Welt, die untersteht nichts und niemandem. Mhm. An dieser Stelle muss ich meine Freundin echt mal loben. Die macht das so gut, weil die, habe ich den Eindruck, hat so einen Respekt davor, vor diesen emotionalen Dynamiken, dass sie auf keinen Fall versucht, mir durch ihr Verhalten so irgendwie das zu bewirken, dass ich mich schlecht fühle. Die versucht das gar nicht zu erreichen. Aus Respekt so. Die versucht wirklich so, das ist, ich will auf keinen Fall, dass der sich nur wegen mir jetzt schlecht fühlt. Check ich nicht. Muss mal ein praktisches Beispiel geben. Okay, warte, ich muss mal mein Gefühl kurz erforschen. Also ich fühle mich sehr, sehr unterstützt. Insofern, dass ich mich einfach nicht belastet fühle. Weil ich habe immer gedacht, so eine Beziehung ist Arbeit, ist Belastung, ist irgendwie, man muss auch sich da durchkämpfen und man muss, weiß ich nicht. Zeit investieren. Genau, es ist nicht immer einfach, man muss auch mal Kompromisse machen und so. Ich meine, ich will die Fresse nicht zu groß aufreißen. Ich bin jetzt 8 Monate mit der zusammen. Aber es ist ja schon eine Zeit, 8 Monate. Und es gab nie irgendeinen Kompromiss. Oder es gab nie irgendeinen anstrengenden Moment, wo man investieren musste oder sowas. Weil wir einfach... Was hat die? Hat die eine Schwester? Nee, die ist Einzelkind. Ah, fuck. Ja. Aber wir haben sehr viel Respekt voneinander. Und wir haben nicht das Verlangen, uns gegenseitig irgendwie so. Wir haben nicht dieses, ja, genau. Oh, der muss mich verstehen. Du respektierst die Stadt des anderen, ja, und genau. Verlangst nicht darauf, dass du verlangst nicht, das beherrschen zu können. Ja, genau. Du hast gar nicht diesen Anspruch. Das ist Anspruch. Was ständig passiert in, ja, zwischenmenschlichen, ja, Beziehungen, genau. Dass der eine verlangt, jetzt die Emotionen vom anderen dominieren zu können. Genau. Dabei muss das ein Geschenk sein. Und wenn er das nicht schafft, wird er richtig abgefuckt. Warum fühlst du dich nicht, ja, schlecht? Warum fühlst du dich nicht, ja, schuldig? Genau. Und eine Stunde später, voller Bewunderung. Wie kannst du mir das antun? Wie? Ja, und dann ist es echt Stunde so. Später, und dann eine Stunde später kommt die volle Bewunderung. Boah, der Typ, der, ja, ist einfach nicht aus der Fassung zu bringen. Ne? Ich weiß auch, genau, nicht. Genau, oder. Ach, der kriegt mich immer wieder. Tag später. Es ist einfach so krass. Sorry, ich bin voll durchgewählt. Aber der Punkt ist, Schuld ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. Boah, Schuld ist Menschen, so dominant. Das ist, boah, ich glaube, das ist eins der tiefgreifendsten, mitreißendsten Emotionen, die man so mit einem manipulieren kann. Ja. Schuld, und Schuld ist, muss man muss sich richtig versöhnen mit dieser Emotion der Schuld. Ja. Ansonsten wird dein gesamtes Umfeld wird sich immer an diesen Punkt wird sich packen können und ficken können. Das ist voll krass. Und damit, ich muss gerade daran denken, als ich in Australien Fundraising gemacht habe für diese Wohltätigkeitsorganisation. Und so hast du über Mitleid gearbeitet. Genau so wurden wir auch ausgebildet, den Leuten das so zu verkaufen. Wir waren einfach dazu berufen, in den Leuten dieses Gefühl so ein bisschen von Schuld zu auszulösen, weil die sich denken mussten, Mitleid. Wenn ich dem jetzt nicht helfe, dann bin ich ein schlechter Mensch. Ja, oder hey, willst du nicht was Gutes tun? Hey, guck mal, diese Tiere, ja, hier im Kinderheim, die Tiere im Tierheim, die sterben alle. Was denkst du dazu? Wie fühlst du dich damit? Ich habe auch manchmal echt schlechtes Gewissen gehabt bei dem Job. Du zeigst so Bilder, oh, guck mal, das ist die Mathilda, die hat Leukämie, seit sie 2 Jahre alt ist. Und sie wird so gern mal ins Disneyland fahren, aber ja, die Familie hat kein Geld. Und nur sowas. Du Wichser. Und wir sind dann da hingegangen, dadurch, dass wir so viele tolle Spende haben, konnten wir ihr ermöglichen, mit den Delfinen zu schwimmen. Und das hat ihr Leben verändert und die Konditionen wurden viel besser und auf einmal ist der Krebs viel weniger geworden. Boah, das ist aber eine echt gute Strategie. So gut habe ich die in Europa noch nie erlebt. Also wir haben das in Australien, ich weiß nicht, andere Mentalität vielleicht, aber wir sind voll offensiv darauf. Wir haben so Bilderbuchgeschichten gehabt, Alter, mit so Vorher-Nachher-Bildern und so. So voll das Kind, so voll geschmästigte kleine Mädchen, voll im Arsch und dann nächstes Bild so in so einem Baumhaus. Oh, she could have a cubby house. In einem Baumhaus. So richtig krass. Einmal war ich in der Tankstelle in Waldbrühl bei der Aral und dann komme ich da rein und in der Tankstelle, das war sicherlich nicht von der Aral bewilligt, das war wahrscheinlich eine Freundin von der Verkäuferin. Ja. In der Tankstelle hockt eine und hält mir so ein Fotoalbum mit so einem Foto von so übelst gequälten Tieren, so Katzen, Mäusen, Affen oder so mit offenen Gehirn und so vor die Nase und sagt, willst du das hier zulassen? Ich so, was? Willst du das hier zulassen? Ich so, ja, wer bist du? Ja, von der und der Organisation und wir sammeln Spenden gegen Tierquälerei von L'Oreal und wie sie alle heißen, ne? Diese Kosmetik-Produktionshäuser. Ja. Und dann zeigt mir die ganzen Tiere und dann ich hole mir nur einen Snickers so, zahle meinen Sprit und dann fragt mich beim Rausgehen wieder, und du siehst tatenlos zu, hier. Und ich sag so, ja, und geh raus. Aber die hat es geschafft, in mir die Emotion von Schuld zu bewirken. Ja. Es ist so einfach, Menschen das in Schuldgefühl zu fassen. Aber warum ist das so? Die gesamte politische Korrektheit in Deutschland. Ja, die basiert auf dem Schuldgefühl, klar. Auch alles Mögliche, jegliche Manipulation ist ja so. Guck mal, so funktioniert ja emotionale Manipulation. Ich lass dich schuldig fühlen, weil wenn du etwas nicht tust oder wenn du irgendwie nicht nach den bestimmten Normen handelst, fühlst du dich schlecht. Wie kannst du das machen? Ja, wenn du dich jetzt nicht meldest, dann fühle ich mich scheiße. Und wenn ich mich scheiße fühle, musst du dich auch scheiße fühlen, weil du magst mich ja. Und deswegen versuchst du ja, dass ich mich nicht scheiße fühle. So richtig. Dabei ist es überhaupt nicht deine Verantwortung, dass ich mich gut fühle. Es ist nicht dein Job. Ja, Mann, und meine Gefühle gehören mir. Ja. Niemand auf diesem Planeten hat das Recht, meine Gefühle zu dominieren. Ja. Oder mir zu entscheiden, wie ich mich zu fühlen habe. Niemand. Und ich gebe niemandem dieses Recht. Und ich glaube, was heißt ich glaube, als Mental Motherfucker ist das das Ziel, über deine Stadt zu regieren. Der Optimus, das ist meine, der macht Stadt. Das perfekt. Der Optimus, der lebt so, genau. Der sitzt auf dem Thron und da können sie alle kommen. Da können sie alle kommen. Für alle Zuhörer, der Optimus ist im Church of Success Vokabular der absolut radikale Optimist. Das ist der Zustand, in dem man wirklich das komplett verkörpert, dass man radikal optimistisch ist. Und da würde man auch niemandem das Recht geben, einen zu manipulieren. Es gibt den Optimus und es gibt den Dominus. Ja. Und es gibt den Fotzikus. Ziel ist, den Fotzikus in den Kerker zu sperren, den Dominus auf den Thron zu setzen und den Optimus über der Stadt schweben zu lassen. Wir müssen eine Mythologie entwickeln, das ist viel greifbarer. Ja, es muss eine Legende geben, auch bei Scientology. Ne? Eigentlich ist es ja voll, ich habe so eine Doku letztens geguckt darüber. Auf Netflix? Ja, auf Netflix gibt es eine Doku. Ja, ja, ich auch. Ist und ein ganz neuer Film. Ja, ne? Das ist, ich fand es ganz interessant, ja, dass an sich ja die Praktiken, die machen, sehr wissenschaftlich und sehr lebensnah praktisch sind, aber der L. Ron Hubbard, der Gründer da, eigentlich ja ein Science-Fiction-Autor war und dann voll viele mythologischen Aspekte da einfach reinfließen lassen hat. Es klingt einfach auch geiler, wenn da einfach so legendhafte, epische Storys hinterstecken. Ja, ja. Und es ist ja im Endeffekt scheißegal, ob der Gründer, also hat L. Ron Hubbard das wirklich so gemeint? Oder waren das mehr Metaphern? Ja. Oder war es das Ziel, ein gewisses Gefühl zu erschaffen? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Alter, du bist Teil einer epischen Alien-Rasse. Ja. Und du bist nur gefangen in diesem Fleisch- und Blut- und Knochenkörper. Mhm. Du bist ein episches Alienwesen von einem anderen Planeten, von einem fernen Planeten. Und bist in den Bauch deiner Mutter geflogen, als dein Körper hier gewoben wurde. Ja. Und ich gebe dir diese Bilder. Ja, genau. Es ist doch ein krasses Feeling, oder nicht? Es ist doch ein krasses Feeling. Es fühlt sich geil an. Es ist halt auch eine geile Botschaft dadurch. Und jetzt ist die Frage, ob zum Beispiel die Autoren der Bibel nicht genau das gleiche gewisse Prinzipien verstanden haben. Und um einen gewissen mentalen Zustand zu erreichen bei den Zuhörern oder um die zu fördern in ihrer individuellen Freiheit und mentalen Wachstum, entwirft man mythologische Konzepte, die einem am Ende dieses Gefühl geben. Das ist gut möglich. Aber selbst wenn es nicht so ist, kann man es immer noch so deuten. Und das so anwenden heute. Also es ist eigentlich noch nicht mal von Bedeutung, wie die das gemeint haben. Das ist ja auch noch geil. Beziehungsweise es spielt ja keine Rolle. Genau. Es spielt keine Rolle, was stimmt. Ja, eben. Das ich komme immer wieder auf diesen... Ich habe ja mal eine Zeit lang Assassin's Creed gespielt früher. Es war ein geiles Spiel. Und es geht auch immer da um diese Philosophie der Assassinen. Die haben diesen Leitspruch, nichts ist wahr und alles ist erlaubt. Das habe ich nie gecheckt. Das ist so deren Fundament. Aber das ist eine geile Botschaft. Weil nichts wahr ist. Also es gibt keine Wahrheit, die in Stein gemeißelt ist. Es gibt nichts objektiv richtig und falsches. Alles ist erlaubt, das heißt einfach nur, du hast jede Möglichkeit. Du kannst die Entscheidung treffen, jegliches zu tun. Und du kannst deine Wahrheit selber wählen. Also mach was damit. Das ist so die ultimative Botschaft der Eigenverantwortlichkeit und Selbstkreation. Im Gegensatz zu diesen Templern im Spiel, die halt versuchen, alles zu kontrollieren und Weltherrschaft und so weiter. Hatte gerade einen Anruf, sorry. Ja. Ja, verstehe. Das ist schon geil. Warte, ich wollte noch gerade irgendwas anderes sagen. Ja, das ist egal. Krass, dieses Thema der Selbstverantwortung. Das ist so krass. Ich muss auch sagen, in einem Land wie Deutschland ist sie sehr gering. Ja. Weil du hast so einen mächtigen Staatsapparat, der dich jederzeit bereit ist zu unterstützen, mit ob Arbeitslosengeld, ob BAföG, ob keine Ahnung. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ich weiß, dass ich mein Leben lang vom Staat versorgt wurde. Ja. Genau. Das heißt, ich habe so ein krasses Gefühl. Wirklich mein Leben lang. Auch meine Eltern. Ja, für die Zuhörer, ja. Wir kommen aus einer recht broken Familie. Obwohl, aber wir haben ja auch durch Spenden gelebt, ne? Das heißt, die Spenden waren ja nicht vom Staat. Ja. Naja, nennen wir es mal Staat. Naja, nennen wir es auf jeden Fall Fakt. Wir haben auf jeden Fall keine Steuern gezahlt. Das war schon mal ein dicker Bonus vom Staat. Dass so klug ist, hier zu sagen. Ja, es war ja alles legal, ne? Ja, however, also legal Steuern sparen ist natürlich auch Aufgabe des Optimus. Ja, auf jeden Fall. Was ich sagen wollte ist, ich wurde seit meiner Geburt vom Staat, wie auch immer das ist, dieses Staat, auf jeden Fall von einem Wesen namens Staat, was ja auch nichts anderes als so ein mythologisches Wesen ist. Ja. Von diesem Wesen wurde ich unterstützt und ausgebildet. Es hat sich um mich gekümmert, es hat sich um meine Krankheiten gekümmert, die Möglichkeiten eröffnet, bezahlt, es hat meine Bildung bezahlt, es hat die Straßen bezahlt, auf denen ich fahre, es hat in gewisser Weise auch das Essen irgendwie auf den Tisch gebracht. Ja, ganz viele Ressourcen geliefert. Das heißt, ich schulde dem Staat ja auch viel. Mhm. Ja. Selbst wenn ich auf Papier dem Staat nichts schulde, schulde ich ihm emotional was. Mhm. Und da, wo Schuld ist, ist die Eigenverantwortlichkeit wiederum gering. Und dadurch, dass wir auch ein recht, wir haben einen ziemlichen Sozialstaat und das unterstützt ja auch dieses Gedankengut, dass es einfach Leute gibt, die benachteiligt sind und die deswegen unterstützt werden müssen, mehr als andere. Ja. In Amerika ist es, in den USA ist es halt ein bisschen krasser so auf Eigenverantwortlichkeit, auch rein kapitalistisch, also ja, wirtschaftlich gesehen. Ja. Das basiert auf der Philosophie, es gibt Menschen, die haben es einfach nicht so gut von Anfang an, die haben nicht dieselben Chancen und deswegen brauchen die mehr Unterstützung, weil das ist soziale Gerechtigkeit. Ja, ohne jetzt zu behaupten, welches Menschenbild das Richtige ist, habe ich auf jeden Fall beobachtet, dass die Gefahr herrscht, je linker oder je sozialistischer dein Wunschbild einer Gesellschaft ist, desto geringer ist irgendwie auch die Eigenverantwortlichkeit. Weil wenn ich ein Problem habe, wenn es mir schlecht geht oder wenn mir irgendwas passiert oder wenn ich in einem Zustand lebe, der mir nicht gefällt, dann gehe ich erstmal zum Staat, gehe ich erstmal zu der Gemeinschaft, gehe ich erstmal zu anderen und bitte sie um Hilfe oder erwarte von anderen, dass sie mir helfen, anstatt dass ich mir selber helfe. Ja, genau. Die Eigenverantwortlichkeit wird geringer, aber die Verantwortlichkeit für dein Umfeld wird größer. Also das ist einfach ein Gleichgewicht, was verschieden gelagert ist. Ja. In einem Kapitalismusstaat, da ist die Eigenverantwortlichkeit sehr hoch, aber du bist nicht so verantwortlich für andere, weil jeder für sich verantwortlich ist. Aber im sozialistischen System ist jeder für den Nächsten verantwortlich. Ja. Und der Punkt ist, dass wir die zwei Welten von letzter Folge. Mhm. Ja. In der einen Welt sind wir füreinander verantwortlich. In der materiellen Welt. Ja. Mehr oder weniger. Das heißt, beziehungsweise wenn du am Verhungern bist und ich habe Essen, ist das klar, dass ich dir was zu essen gebe, so wenn du mein Nachbar bist. Das würde keiner bestreiten. Aber jetzt kommt der Unterschied. Wenn du dich scheiße fühlst und ich mich gut fühle, was ja auch einfach nur ein emotionaler Bankaccount ist, der meiner ist hoch, deiner ist niedrig, dann kann ich dir nichts abgeben. Ja. Ich kann dir höchstens helfen, selber dahin zu kommen. Weil die kannst du ja kaum. Ich kann es dir nur vorleben und du kannst mich nachahmen. Ja, das ist ja eine Form von Hilfe. Ja. Das ist eben der Punkt. Aber der ich bin nicht verantwortlich dafür, dass du glücklich bist. Nee. Also es ist echt ein schweres Thema. Man kann es nicht von mir verlangen. Ja. Weil es geht nicht. Ich kann dich nicht glücklich machen. Ich kann nicht dafür sorgen, dass es dir gut geht emotional. Kann ich nicht. Aber ich muss sagen, wenn ich kein Brot habe und mein Nachbar hat ein Brot, dann würde ich nicht von ihm verlangen wollen, dass er mir was abgibt. Weil ich auch materiell der Meinung bin, ich bin für mich selbst verantwortlich und ich kann keinem die Schuld geben, wenn er mir nicht hilft. Aber dieses System scheint auch irgendwo eine Grenze zu haben, weil auch ich bin auch nur dann glücklich, wenn alle anderen um mich herum auch ein gewisses Glücklichkeitsmaß haben. Wenn ich der Einzige bin, der glücklich bin und alle anderen Menschen um mich herum sind voll unglücklich, dann fühlt sich das auch für mich nicht gut an. Ich habe dadurch auch das Bedürfnis, die anderen Menschen glücklicher zu sehen. Ja. Ich wechsle mal zu einem anderen Thema, was auch ein bisschen damit zusammenhängt. Ich habe was rausgefunden. wenn du irgendwas haben willst, immaterielles, ne, jetzt emotionale Reichtümer. Ja. Wenn du irgendwas haben willst, zum Beispiel du willst Selbstbewusstsein haben. Ja. Ganz einfach. Sorg dafür, dass andere Selbstbewusstsein bekommen und es wird in dir steigen. Ja. Mach anderen Komplimente und du wirst dich attraktiver fühlen mit der Zeit. Das stimmt. Das ist richtig. Das ist ganz krass, weil es ist komisch. Voll die richtige Botschaft. Es funktioniert. Ja. Stimmt. Es ist ein wie in Stein gemeißeltes Gesetz. Es funktioniert so und es ist so einfach. Jetzt, wo du sagst, aber es ist nicht logisch. Erlebe ich das es immer nicht, wieder. Das ist so ein bisschen Saat und Ernte, ne? Aber egal, auch was willst du zum Beispiel ich persönlich, ich überlege gerade, was will ich haben? Ich möchte noch disziplinierter sein. Ja. Hilf anderen, disziplinierter zu sein. Ja, ja klar. Erklär anderen, wie Disziplin, keine Ahnung. Und dadurch wirst du selber disziplinierter. Das ist wie das bekannte Phänomen, dass du anderen Leuten hilfst, in der Schule Mathe zu machen oder so und du erklärst ihnen das und dadurch checkst du es selber besser. Ja, auf einmal dann checkst du es erst. Oder auch das, was man predigt, so, ne? Predige zu anderen und gleichzeitig predigst du besser zu dir selbst damit. Das stimmt. Ja. Das muss man auf alles übertragen. Ja. Ich merke das auch, manchmal, wenn ich mich mit jemandem treffe, mit dem quatsche, fühle ich mich danach geiler. Aber nicht einfach nur, weil ich jemanden hatte, weil ich bin ja allein, fühle ich mich auch gut. Aber ich konnte eben dann einfach so ein bisschen was verteilen und auch was kriegen. Das ist geil. Austausch. Es funktioniert vor allem mit Selbstbewusstsein, Attraktivität, solchen Sachen. Ja. Wenn du anderen Komplimente machst. Ja. Und ich habe es mir angewöhnt. Ich mache ständig Komplimente. Ja, das stimmt. Immer nur ernst gemeint. Also wenn du jetzt eine scheiß Frisur hast, dann sage ich dir nicht, hey, geile Frisur. Weil du kriegst hey, ich will, dass du wirklich magst. Auf mysteriöse Art und Weise doppelt und dreifach zurück. Ne? Selbst wenn der andere nicht erwidert. Ganz einfach, mir fällt irgendwas auf an dir, was cool ist, was schön ist. Ja. Und ich sag das. Ey, das ist voll die schönen Ohrringe. Die banalsten Sachen, es spielt keine Rolle. Mhm. Es muss einfach wahr sein. Und du wirst auch gut darin. Irgendwann wirst du so gut darin, dass du einfach alles verzauberst um dich herum. Ja. Und guess what? Dein Gehirn wird umprogrammiert und du beurteilst dich selber dann auch so. Ja. Das ist auch dann der Anspruch. Und jetzt kommt's. Dein Gehirn urteilt so über dich selber, wie du über die anderen urteilst. Amen. Wenn du die anderen als hübsch bezeichnest, und das tust du, indem du Kleinigkeiten, die du tatsächlich, wichtig ist, nicht lügen, die du tatsächlich schön findest, immer wieder erwähnst, aussprichst. Wir programmieren unser Gehirn durch Aussprechen, nicht durch Nachdenken. Ja. Weil ich kann nicht darüber nachdenken, dass andere in Gedanken den anderen Komplimente machen, ändert nichts. Ja, das ist echt so die Softwareprogrammierung. Aber man muss es irgendwie ins Programm übertragen oder so. Ich habe keine Ahnung von Software. Aber ja, das stimmt. Das ist wie Wissen, bringt dir nichts. Du musst es anwenden, dann erst hast du was davon. Und der Punkt ist, erst dann kannst du es dir merken. Ja. Ja. Guck mal, wenn ich in irgendeiner Erfolgsliteratur, Buch was gelesen, ich habe schon so viel gelesen, ne? Und ich weiß so wenig aus dem Licht. Also, und ich kann mir nur das merken, was ich wenigstens ein, zwei Mal angewendet habe. Ja. Oder Business. Ich habe irgendein Businessbuch gelesen und neue, keine Ahnung, Networking-Tipps oder Marketing-Strategien. Im Kopf und ich denke mir, ja geil, das müsste ich mal machen. Wenn ich das aber nicht mache, dann weiß ich das ein Jahr später nicht mehr. Ich muss es einmal angewendet haben, danach ist es für immer drin. Ja. Das stimmt. Ich komme immer mehr dazu, nur machen ist die Lösung. Auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt, bin heute eingestiegen. Nachdenken wird im Multilevel-Marketing. Nachdenken wird völlig überschätzt. Ich bin jetzt offiziell Vertriebspartner. Das heißt, ab heute... Ich werde einfach Praxiserfahrung sammeln. Ich bin so gespannt. Aber boah, das ist echt eine Herausforderung, ey. Weil mein erster Schritt ist jetzt, ich muss mir eine Liste erstellen mit Leuten, die ich kontaktiere, wo ich mir vorstellen kann, mit denen könnte man gut zusammenarbeiten, so, weißt du? Aber ich weigere mich vehement, meine Freundschaften und Bekanntschaften zu missbrauchen, um denen irgendwie ein Produkt anzudrehen, oder? Ich meine, einerseits kann ich es voll verstehen, weil das ist ja nicht, ich drehe den ja keinen Scheiß an. Das ist ja wirklich eine Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten und zusammen was zu erreichen. Aber auf der anderen Seite, meine Freunde, Bekannte, die sind schon so beschäftigt, die haben alle ihr Business irgendwie am, weißt du, die haben alle ihre Sachen. Wenn ich jetzt ankomme, ey, willst du mit mir ein Business aufbauen? Also, das ist cool, das kann man machen, aber in diesem Rahmen mit, ey, ich habe hier so einen Kollegen, komm, wir machen mal eine Skype-Konferenz und der erzählt immer, worum es geht. Und dann gibt es ja so voll das Verkaufsgespräch und mein Freund denkt sich dann nur so, boah, dieser Hurensohn, der hat mich hier reingezogen. Diese Storys sind halt so bekannt und ich habe keinen Bock, das zu missbrauchen. Deswegen, das ja, ist so ein bisschen mein momentaner Struggle, aber mal sehen, ich bin mal gespannt. Ja, mal sehen, mach einfach. Wenn du dein Produkt geil findest, wenn du deine Dienstleistung geil findest, was du solltest. Ja, ich find's auch dann geil. Dann solltest du eigentlich stolz darauf sein, alle deine Freunde voll zu quatschen. Ja, klar. Und alles andere macht keinen Sinn. Weil alles läuft über ein Netzwerk und du musst dein Netzwerk ausweiten. Du kannst dich ein neues Netzwerk basteln. Das ist so merkwürdig, komisch. Wenn du fremden Leuten Vertrauen aufbauen, dauert Jahre. Ja. Nur, aber ich muss dein jetziges einfach ausweiten. Ich reflektiere mich also, ja selbst. Ich kenne das ja auch von Leuten, bei denen ich das erlebt habe. Du bist einmal im Business drin und dann bist du natürlich voll überzeugt. Du bist ja fast schon gezwungen, überzeugt zu sein. Es ist aber nicht so kredibel irgendwie, ne? Von außen gesehen. Und ich habe so einen Anspruch an mich selbst, dass ich nicht für irgendeinen so dummen Scheiß stehe und da einen auf voll, ich würde dafür meine Hand ins Feuer legen. Was ich aber erst 2 Tage kenne, so, weißt du? Ja, der Punkt ist, du willst nichts riskieren. Du willst deinen Ruf nicht riskieren. Vielleicht ist es auch das. Wobei ich... Das ist... Aber ich kann mich damit nicht einfreunden, dass es wirklich das ist, weil das ist mir echt nicht so wichtig. Natürlich ist dir das wichtig. Ja, natürlich ist mir mein Ruf wichtig, aber nur bei den Leuten, die mir was bedeuten. Und die Leute, die mir was bedeuten, ich glaube nicht, dass ich die durch sowas abschrecken kann. Na also, wo ist das Problem? Ja, stimmt. Es geht eher um den Rahmen, wie ich das halt mache. Ne? Ich kann natürlich jeden Freund anquatschen und dem mal das vorschlagen, aber wenn ich den mit einem anderen Typen, Businesspartner anrufe und den dann weiterleite in so ein Verkaufsgespräch reinschmeiße, Du musst riskieren, moralisch, dass die Leute abgefuckt sind auf dich. Ja, du musst es riskieren, dass die Leute abgefuckt sind. Eigentlich du musst riskieren, dass ich abgefuckt bin. Quatsch mich voll von deinem Scheiß und du musst riskieren, dass ich sage, Alter, geh mir nicht auf den Sack, was willst du mir hier verkaufen? Stimmt, eigentlich muss ich dir auch auf den Sack gehen, so, oder jedem einfach. Ja, klar. Ja, wenn du es ernst meinst oder du verschwendest deine Zeit und versuchst so ein bisschen fremd auf der Straße, hey, willst du nicht, nein, hey, schönen Tag, die ja. Nee, wenn du was erreichen willst, dann musst du 100% und musst einfach riskieren, dass dich alle. Ja, das stimmt. Ja, ich werde meine Erfahrungen mal sammeln, ja klar. Aber ich bin einfach so ein bisschen vorbelastet vielleicht auch, weil ich kenne einfach echt, ich habe verschiedene Freunde, die in diesem Business eingestiegen sind und sich so unbeliebt gemacht haben und wirklich auch aus meinen Augen für mich sich unbeliebt gemacht haben. Weil ich irgendwann dachte, ey du Wichser, ne? Wir kennen uns schon so lange und du missbrauchst mich jetzt als so ein scheiß Marketingopfer und willst mich hier in so ein Geschäft einlullen, weißt du? Man ja, fühlt sich echt so ein bisschen, das ist so ein bisschen Loyalitätsbruch, finde ich, vom Gefühl her. Nee, aber ich kenne das Gefühl, ich habe das auch. Freund von mir verkauft Versicherung und ich hab mich bei dem mal informiert nach Versicherung, weil ich brauche jetzt halt eine neue Krankenversicherung, weil ich wieder nach Deutschland ziehe. Und ich rede mit dem, auf einmal merke ich so ein bisschen, wie so ein Programm abspielt. Wenn du das und das dazu kaufst, dann ist es natürlich super für dich, weil ich denke mir so, Alter, jetzt erzähl doch nicht, was besonders super für mich ist. Ja. Ich kenne das, aber ich muss auch sagen, ich führe das auch ein bisschen zurück auf wieder unsere Gesellschaft, unsere Mentalität, ja, die Anti-Business, Anti-Geld machen ist. Ja, und voll Geld misstrauisch. Ist was alles, was sich zu gut anhört, ist direkt so das kann ja gar nicht sein. Misstrauisch und ich gebe einfach kein Geld aus. Gib mir lieber das beschissenste Produkt, Hauptsache ich zahle 99 Cent weniger. Mhm. Aber gib mir einfach das Billigste, mit dem ich gerade irgendwie überleben kann. Die Menschen kaufen den beschissensten Käse, der nach Scheiße schmeckt, aber der wird tonnenweise verkauft im Aldi. Weil günstig. 1,99 für 500 Gramm Käse. Weißt du, krass, Alter. Ich kann nicht 6 Tage Abendbrot haben. Der Deutsche ist echt ein Sparfuchs durch und durch. Das ist verrückt. Boah, und scheiße, die Produkte Qualität. Im Supermarkt. Ey, die Produkte im Supermarkt sind so ekelhaft. Überleg dir mal, was die Leute fressen. Ich muss mal hier kurz einen Einschnitt machen. Wir verquatschen uns hier in uninteressante Themen. Und ich muss eh los. Also an alle Zuhörer, ja, merkt euch die Scheiße. Wichtig fürs Leben. Genau, das ist mein Appell an alle Zuhörer. Fangt an, Geld zu lieben. Geld ist was Wunderbares, ja. Geld ist was Herrliches. Ohne Geld würde die Gewalt immer noch regieren. Und nutzt euch gegenseitig aus, das ist alles cool. Man darf einfach nichts persönlich nehmen. Ich meine, jetzt bin ich auch an dem Punkt, wenn irgendeiner mir was andrehen will, ich nehme das überhaupt nicht mehr krumm. Aber ich habe es halt früher gemacht. Nein, warum nimmt man denen das krumm? Jeder führt seinen Hustle und die Menschen versuchen, eigentlich und jeder, schon, der mir was versucht anzudrehen, denke ich mir, Alter, fleißiger Typ. Geil, ich finde es geil, dass du hartnäckig bist. Mach weiter so. Mittlerweile auch. Für mich. Deswegen muss ich eigentlich auch mit allen anderen so umgehen, ne? Ja, drauf geschissen, Alter. So um. Ich drehe einfach meine eigenen Mutter, drehe ich was. Ah, das ist auch irgendwie, ja, keine Ahnung, mal gucken. Ruf deine Mutter an und sag dir, die auch eben bei meine Mutter ist, ruf die an und sag, hey Mutter, ich habe ein geiles Produkt hier, kauf das. Ja, so ist es. Nee, die Menschen wirklich, ich glaube, das wird auch passieren. Es wird passieren. Business wird was Normales. Es gibt immer mehr Selbstständige in Deutschland. Durch das Internet gibt es immer mehr Selbstständige. Immer mehr Menschen gehen ihrer Einzigartigkeit nach. Mhm. Und Business wird normal, Business wird schön. Business ist was Geiles. Nice. Geld ist was Geiles. Es ist was Schönes. Und Geld machen und verdienen ist was Herrliches. Das ist toll, ja. Und da ist auch nichts falsch dran. Sauberes Geld. Ah, so herrlich, so schön. Ich könnte mich reinlegen. Okay. Jetzt nicht in Bargeld, ne? Bargeld ist nicht so mein. Ich bin eher von Zahlen am Computer. Wenn dann frisch gedruckt. Aber sonst. Ja. So, also. Okay. Du Blütenjunge. Hau mal rein. Wir sehen uns nächste Woche bei Podcast Mental Motherfucker Folge 4. Danke an alle Zuhörer. Es wird immer geiler. Es macht richtig Spaß. Was sind deine Abschiedsworte, Philemon? Auf dem Weg zum Optimus gehe ich jetzt raus hier und gib Gas im Alltag. Every day. Amen. 100%. Lebe so, als ob du irgendwann mal sterben müsstest. Ja, genau. Ja, ja.